Adieu, Il. Es gilt auch für uns, Abschied zu nehmen. Unsere letzte Begegnung war traurig. Und ich spielte die traurigste Rolle. Denn ich wurde dein Judas. Denn erst ich gab den Kölnern das, was sie brauchten, die Milliarde anzunehmen, die Überzeugung, Recht zu haben, dich mit gutem Gewissen opfern zu dürfen, opfern zu müssen. Liebe Hörer, wir befinden uns im Theatersaal des Goldenen Apostels von Güllen, auf der Bühne, die sonst Vereinsanlässen dient und den Gastspielvorstellungen des Kalberstädter Schauspielhauses. Eben versammeln sich nach alter Sitte die Männer der Gemeinde. Wir kommen nun zum Höhepunkt des Besuches, den Frau Claire Zachanassian ihrem ebenso sympathischen wie gemütlichen Heimatstädtchen abstattet. Zwar ist die berühmte Frau nicht zugegen, doch wird der Bürgermeister in ihrem Namen eine wichtige Erklärung abgeben. Die Frauen befinden sich im Zuschauerraum, auch dies Tradition. Feierliche Stimmung, die Spannung außerordentlich. Die Filmwochenschauen sind hergefahren, meine Kollegen vom Fernsehen, Reporter aus aller Welt. Und nun beginnt der Bürgermeister zu reden. Ich eröffne die Versammlung. Ich heiße die Gemeinde von Güllen willkommen. Traktandum, ein einziges. Ich habe die Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass Frau Claire Zachanassian beabsichtigt, uns 1 Milliarde zu schenken. 500 Millionen der Stadt, 500 Millionen auf alle Bürger verteilt. Eine Riesensensation. Eine Stiftung, die mit einem Schlag die Einwohner des Städtchens zu wohlhabenden Leuten macht und damit eines der größten sozialen Experimente unserer Epoche darstellt. Die Gemeinde ist denn auch wie benommen. Totenstille. Ergriffenheit auf allen Gesichtern. Ich gebe dem Lehrer das Wort. Güllener, wir müssen uns klar sein, dass Frau Claire Zachanassian mit dieser Schenkung etwas Bestimmtes will. Was ist dieses Bestimmte? Sie will für ihre Milliarde Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Sie will, dass sich unser Gemeinwesen in ein gerechtes verwandle. Diese Forderung lässt uns stutzen. Waren wir denn nicht ein gerechtes Gemeinwesen? Nie! Wir duldeten ein Verbrechen! Ein Fehlurteil! Ein Eid! Ein Schuft! Gemeinde von Güllen, dies der bittere Tatbestand. Wir duldeten die Ungerechtigkeit. Ich erkenne nun durchaus die materielle Möglichkeit, die uns die Milliarde bietet. Ich übersehe keineswegs, dass die Armut die Ursache von so viel Schlimmem, Bitterem ist. Und dennoch, es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Wohlstand und Wohlleben, nicht um Luxus. Es geht darum, ob wir die Gerechtigkeit verwirklichen wollen. Und nicht nur sie, sondern auch all die Ideale, für die unsere Altvordern gelebt und gestritten haben und für die sie gestorben sind, die den Wert unseres Abendlandes ausmachen. Die Freiheit steht auf dem Spiel, wenn die Nächstenliebe verletzt, das Gebot, die Schwachen zu schützen, missachtet, die Ehe beleidigt, ein Gericht getäuscht, eine junge Mutter ins Elend gestoßen wird. Mit unseren Idealen müssen wir nun eben in Gottes Namen ernst machen. Blutigen Ernst. Reichtum. Reichtum hat nur dann Sinn, wenn aus ihm Reichtum an Gnade entsteht. Begnadet aber wird nur, wer nach der Gnade hungert. Habt ihr diesen Hunger, Güllener? Diesen Hunger des Geistes? Und nicht nur den anderen Profanen, den Hunger des Leibes? Das ist die Frage, die ich als Rektor des Güllener Gymnasiums ausrufen möchte. Nur wenn ihr das Böse nicht aushaltet, nur wenn ihr unter keinen Umständen in einer Welt der Ungerechtigkeit mehr leben könnt, dürft ihr die Milliarde der Frau Sachanassian annehmen und die Bedingung erfüllen, die mit dieser Stiftung verbunden ist. Dies, Güllener, bitte ich zu bedenken. Sie hören den Beifall, meine Damen und Herren. Die Rede des Rektors bewies eine sittliche Größe, wie wir sie heute leider nicht mehr allzu oft finden. Mutig wurde auf Missstände allgemeiner Art hingewiesen, auf Ungerechtigkeiten, wie sie ja in jeder Gemeinde vorkommen, überall, wo Menschen sind. Alfred Ill! Wieder ergreift der Bürgermeister das Wort. Alfred Ill, ich habe an Sie eine Frage zu stellen. Ihretwegen wurde uns die Stiftung angeboten. Sind Sie sich dessen bewusst? Nun die Stimme des Mannes, auf dessen Vorschlag hin die Sachanassian-Stiftung gegründet wurde.